bist reich, du bist schön. Gestern hab ich dich gesehen und nun sehn ich mich nach deinem süßen Munde. Augen sanft wie Mondenschein, Rosenblätter würd ich streuen. Verse schenk ich dir aus tiefstem Herzensgrunde. Doch unerreichbar fern bist du auf ewig. Frommer Wunsch wird es sein, der mir fuhr ins Herz hinein. Und seitdem verfluch ich jede volle Stunde. Sag, warum bin ich so allein bei Tag und bei Nacht? Sucht den einen, der mich befreit, mich verehrt aus seinem tiefsten Herzensgrunde und mit mir nur mich begehrt zu jeder Stunde. Ich bin arm, du bist reich, meine Hände sind nicht weich, denn die Welt ist alles andere als ein Garten, wo viel bunte Blumen blühen, Rosenfeilchen und Jasmin. Und so muss ich bis zum jüngsten Tage warten. Tränen brennen heiß in meinen Augen. Ach, was ist mit mir geschehen, seit mein Auge dich gesehen? Alle Zeit verfluch ich jede volle Stunde.